Auf die dritte Frage antworte ich, diese Frage ist so umzugestalten. Ist nicht Paulus, wenn er dem Remigius die Geldstrafe auferlegt, wegen Verletzung der Gerechtigkeit zur Wiedererstattung verpflichtet? Darf sich Remigius bei einem Verhaftungsversuch nicht widersetzen? Die erste Frage ist zu bejahen. Wenn die Handlung des Paulus objektiv ungerecht ist, eine Wirkung hervorgebracht hat und theologisch schwer sündhaft ist. Nun aber ist die Handlung des Paulus objektiv ungerecht, bringt aber eine tatsächliche Wirkung hervor, sobald Remigius zur Bezahlung gezwungen wird. Und über die theologische Schuld kann kein Zweifel bestehen. Wegen subjektiver Unwissenheit kann aber Paulus entschuldigt werden. In einem solchen Falle wäre er selbst zwar zur Wiedererstattung nicht verpflichtet, Remigius aber brauchte bei seinem Verlangen auf Wiedererstattung diesen guten Glauben des Paulus nicht vorauszusetzen. Obwohl nämlich Remigius besser auf die hauptsächlichen Schädiger, nämlich auf die Urheber des ungerechten Gesetzes wegen der Wiedererstattung zurückgreift, so darf er doch auch an jeden unmittelbaren Urheber des Schadens sich halten, zumal wenn die anderen Urheber schwer zu erreichen sind. Bei der zweiten Frage ist eine Unterscheidung anzuwenden. Da der Grund, weshalb Remigius bestraft wird, offenbar ungerecht ist und dies jedem Vernünftigen klar sein muss, so ist eine zur Wehrsetzung, wenn sie ohne Körperverletzung der Beamten geschieht, nicht unerlaubt, wenn sie erfolgreich ist. Wäre sie als erfolglos vorauszusehen oder würde sie Ärgernis erregen, so wäre sie besser zu unterlassen. Blutige Verteidigung oder Körperverletzung der Beamten wäre für gewöhnlich hauptsächlich deshalb unerlaubt, weil sie der Anlass für größere Übel und für Volksunruhen wäre. Wenn also Remigius Arme und Waffen gebrauchen würde, nicht um Wunden beizubringen, sondern nur um zu drohen, so wäre er mit Leichtigkeit von aller Schuld freizusprechen. Wegen dieses Falles wurde Lehmkuhl von einem katholischen Kritiker angegriffen. Er erwidert in der Vorrede zur zweiten Auflage seiner Gewissensfälle: Ich werde getadelt, weil ich einem Priester, der durch Gesetze, die, weil sie über geistliche Dinge keine Gewalt haben, in sich nichtig sind, ausgewiesen ist, erlaubt habe, diese Gesetze außer Acht zu lassen, auch ohne zwingenden Grund. Allein dieser Tadel hat mich nur in meiner Auffassung bestärkt, weil ich sehe, dass es durchaus nötig ist, jene verderblichste Meinung aus den Gemütern herauszureißen, dass man auch ungerechten und gottlosen Gesetzen so lange gehorchen müsse, solange nicht ihre Außerachtlassung durch ein höheres Gesetz notwendig gemacht wird. Diese Meinung drückt die Autorität der Kirche herab und stärkt die Tyrannei. Ganz und gar ist also festzuhalten, dass solche Gesetze, die aus einer usurpierten Gewalt hervorgehen, weder aus sich noch in sich irgendwelche verpflichtende Kraft besitzen, sondern dass, wenn sie jemals verpflichten sollen, dies nur zufällig ist, damit nämlich nicht etwa größere Übel entstehen. Wer also unter Ausschluss der Gefahr, dass dadurch größere Übel entstehen, solche Gesetze übertritt, um, wie in unserem Fall, Erholung zu suchen, handelt sittlich gut, wenn er in ehrbarer und gemäßigter Weise diese Erholung sucht. Tut er es in unmäßiger Weise, so ist er der Unmäßigkeit schuldig, keineswegs aber der Gesetzesverletzung. Toleranz, Parität, konfessioneller Friede. Die hasserfüllten Worte gegen Andersgläubige der Imago Primi Saeculi aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts sind Leitmotiv der gesamten seelsorglichen Tätigkeit des Jesuitenordens geblieben. Frieden ist ausgeschlossen, die Saat des Hasses ist uns eingeboren. Was Hamilkar für Hannibal war, das ist Ignatius für uns. Auf sein Geheiß haben wir an den Altären, den ketzerischen Wölfen, ewigen Krieg geschworen. Eine Flut von Büchern und Pamphleten ist im Laufe der Zeit vom Jesuitenorden gegen Ketzer und Ketzerei ausgegangen. Die meisten von ihnen sind auf einen Ton gestimmt, der ein Gemisch von Wut und Gemeinheit darstellt. Zeit und Gewohnheit haben manches gemildert, aber Toleranz, Parität, konfessioneller Friede sind und bleiben von den Jesuiten schroff abgelehnte Dinge. Diese Grundlagen des modernen Kulturstaates betrachtet der Jesuitenorden als Mauerfraß am Gebäude der christlichen Gesellschaftsordnung. Und wo es geht, Besonders unter dem Schutze der so sehr beliebten Anonymität speit er auch heute noch Gift und Galle gegen alles nicht ultramontan Katholische. Nur jesuitische Autoritäten lasse ich zu Worte kommen. Der gegenwärtige Ordensgeneral Franz Xaver Werns: Zweifellos betrachtet die katholische Kirche alle Religionsgemeinschaften der Ungläubigen und alle christlichen und nicht-katholischen Sekten als ganz und gar illegitim und jeder Daseinsberechtigung bar. Die gültigen getauften Mitglieder der nicht-katholischen christlichen Sekten sind formelle Rebellen gegen die Kirche, wenn sie hartnäckig in ihren Irrtümern verharren. Denn durch die Taufe sind sie der absoluten und immerwährenden Herrschaft der Kirche unterworfen. Deshalb ist es ein schwerer Irrtum zu glauben, die verschiedenen christlichen Sekten, zum Beispiel die Anglikaner, Lutheraner, Russisch-Orthodoxen usw., so seien legitime Teile einer gewissen allgemeinen Kirche und der katholischen Kirche gleichsam als Schwesterkirche verbunden. Nur die katholische Kirche besitzt ein wirkliches Kirchenrecht, objektiv und subjektiv, was bei den anderen religiösen Gemeinschaften, seien es nun die der Ungläubigen, der Juden, der Ketzer oder der Schismatiker, zuweilen so genannt wird, ist nur ein Scheinkirchenrecht. Deshalb ist auch nicht zu billigen, dass das Kirchenrecht der Katholiken, Schismatiker und Protestanten in ein und demselben Buche gehandelt wird. Nach göttlichem Recht sind alle gültig getauften Katholiken, Schismatiker und Ketzer auch wider ihren Willen und ohne ihre Einwilligung den kirchlichen Gesetzen unterworfen.